Er tut den Stecker rein und alle Knöpfe auf 10. Dann kann die tierische Post abgehen. Und dann denkst du, jetzt ist es endlich vorbei. Dann zählt er wieder an und das geht 2, 3, 4. Er war noch ganz klein, da kam ein Engel heran. Der sagte, Bonas, aller Name, wenn du bist ein Mann. Deine Flitze Finger, die spielen sehr schön. Doch am besten können sie lauter drehen. Tierische Post abgehen. Und dann lässt du jetzt, ist es endlich vorbei. Dann zählt er wieder an und dann geht 2, 3, 4. Als sie da oben hörten, was da abging, schickten sie den Flattermann grad wieder hin. Bring das wieder in Ordnung, sagten sie ihm nett, sonst nehmen wir dir den Flugschein weg. Stecker rein und alle Knöpfe aufziehen. Dann kann die tierische Post abgehen. Und dann denkst du, jetzt ist es endlich vorbei. Dann zählt er wieder an und das geht 2, 3, 4. Wie immer hört der Mensch nie auf die Stimme des Herrn. Bevor ich sprach zum Engel, ich föhn aber gern. Darauf sagte dieser nur: Mach was du willst, doch schon schlafe nur in A-Dur. In A-Dur. Post abgehen. Und dann denkst du, jetzt ist es endlich vorbei. Dann zähl er wieder an und das geht 1, 2, 3.